1. Sobol Jawe, Dame Got, Die Volke Vertrieben hat, deren Lande dir Ubergibt, und du sie Erfolgreich verdrank soe Eierstadte und Hauser in Besitz genommenest. 2. Dann sollst du in dem Land, das Jawe, Dame Got, dir als Erbesitz gibt, drie Stadte bestimmen. 3. Du musst die Wedge zu deisen Staten instand halten und das Gebiet deines Lands, das Jawe, Dame Got, dir zur Einnahme bestimmt, in drie Bezirk unterteilen, damit jeder, der Gemanden unabsichtlich getotet hat, dorthin fliehen kann. 4. Die Regelung für einen Totschlager, der dorthin fliehen darf, sein Leben zu retten, ist folgend: es betrifft Gemanden, der seinen nächsten unabsichtlich totet, one das zuvor Feindschaft zwischen ihnen bestand. 5. Wenn beispielsweise Gemand mit seinem nächsten in den Wald geht, Holt zu schlagen und beim Ausholen mit der Axt das Eisen vom Stiel rutschten den nächsten Todlich trifft, darf sich ein solche Person in ein dieser Stadt flüchten, Leben zu bleiben. 6. Die soll verhindern, dass der Blutrecker in seinem Zorn dem Totschlager nachstellt und in auf dem Weiten Weg einholt und totet, obwohl dieser nicht des Tod schuldig ist, da kein früher Feindschaft vorlag. 7. Aus diesem Grund erteil ich dir diesen Befehl, du sollst drie Stadte dafür bestimmen. 8. Wenn Jawe, Dame Got, dein Gebiet erweitert, es deinen Vorfahren geschworen hat und dir das gesamte Land gibt, dessen Übergabe deinen Vorfahren versprochen hat. 9. Vorausgesetzt, du actest darauf, all dies Gebot, die ich dir hutgib, zu befolgen, indem du Jawe, deinen Gott, stets liebsten seinen Wegen folgst, dann sollst du zu den bereits bestehenden drie Stadten weitere drie hinzufügen. 10. Dies dient dazu, dass in deinem Land, das Jawe, dein Gott, dir als Erbesitz gibt, kein unschuldiges Blut vergossen wird und du somit nicht mit Blutschel beladen wirst. 11. Solti jedoch jemand aus has seinem nächsten aufgelort, in überfallen und so geschlagen haben, das dieser stirbt, und dann in ein dieser Stadt fliehen. 12. Dann sollen die Altesten seiner Stadtin von dort holen lassen und dem Blutrecker übergeben, damit hingerichtet wird. 13. Du sollst kein Mitglied mit im haben, sondern das unschuldige Blut aus Israel entfernen, damit es dir get. 14. Verschieb nicht die Grenz deines Nachbarn, die von den Vorfahren festgelegt wird, auf deinem Besitz in dem Land, das Jawe, Dame Gott, dir als Eigentum gibt. 15. Ein einzelner Sage darf nicht ausreichen, Gemanden wegen eins Verbrechens, Vergehens oder einer anderen Übertretung anzuklagen, ein Angelegenheit soll nur aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zügen Gültigkeit haben. 16. Wenn ein Bosswilliger Sage gegen Gemanden auftritt, in einer Übertretung zu besichtigen. 17. Dann sollen die beiden Streitpartien vor Jawe treten, vor die Priester und die Richter, die zu dieser Zeit im AMT sind. 18. Die Richter sollen den Fall sorgfältig untersuchen, und wenn sich herstellt, dass der Sage ein falscher Sage war und Lügen gegen seinen Mitbürger ausgesagt hat. 19. Dann sollte in dieselbe Straf auferlegen, die seinem Mitbürger zu fügen wollte, und auf dies Weise das Bos aus ihrem mit entfernen. 20. Die Übrigen werden davon horen, sich fürchten und nicht wieder ein solches Verbrechen in ihrem mit begehen. 21. Du sollst kein Erbarmen sagen, Leben für Leben, Orge für Orge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fass für Fass.